Die Regierung der Russischen Föderation spendete via Welternährungsprogramm für die DVRK Nahrungsmittel, die am 6. Juli im Hafen Zhongjin, Bezirk Nordhamgyong, eintrafen.